herzlich willkommen zum Uncast Episode 223 Mexus Hexus TV-Bus. Ja, was ist das für ein komischer Titel? Ha! Das hat natürlich mit dem Thema zu tun. Das Hauptthema, ihr glaubt's wohl kaum, was das ist. Google hat natürlich die Nexus-Reihe aus dem Ärmel gezaubert. Einfach so. Eine neue Nexus-Reihe und auch eine Überraschung, die fast unterging in dem Ganzen, ich aber trotzdem sehr, sehr interessant finde. Und natürlich ist das klar das Top-Thema heute. Trotzdem gibt's noch ein paar zusätzliche News, wenn auch ganz wenige. Ja. Ja, ist halt mal das Wichtigste hier. Aber ich habe da auch einiges dazu zu sagen. Also das wird nicht nur ein Lobgesang werden, ja, aber das kennt ihr ja schon von mir vielleicht, ne? Community war auch wieder aktiv und auch natürlich gibt's die App der Woche. Ein Spiel wieder mal, aber das wird was ganz anderes. Ja. Gut. So, Thema. Die neue Nexus-Reihe ist komplett. Ist vorgestellt worden, also. Und wie schon im Vorfeld abzusehen war, Nexus 6 mit einem 6 Zoll Display, knapp 6 Zoll. Und technische Daten auch sehr gut. 805 Snapdragon Quad-Core mit 2,7 GHz, ja, 32 GB in der kleinsten Version des Telefons schon mal. Das Display mit 493 Pixel pro Inch, extremst hochauflösend. Ja, damit sind endgültig alle Zweifel beseitigt, wer das schärfere Display hat. es ist also richtig hochwertig, was die technischen Daten anbetrifft. Das Ganze wird produziert von Motorola, auch das wusste man ja schon im Vorfeld. Der Schockmoment war halt für die Leute, die eben gedacht haben, das kann nicht sein, dass eben Google die Nexus-Reihe so einen großen Display ausstattet. Ja. Es sei aber dazu gesagt, dass das Nexus 5 im Moment noch nach wie vor erhältlich ist. Das heißt, das ist jetzt nicht weg aus dem Store, zumindest deutet im Moment noch nichts darauf hin. Klar, es ist ein neues Gerät. Das ist das neue Nexus-Telefon, klar. Aber dennoch gibt es das Nexus 5 weiterhin für die Leute, die eben ein kleineres Display wollen. Und da ist ja nichts dagegen einzuwenden. Das Nexus 5 ist ja nicht jetzt kaputt, weil jetzt das Nexus 6 auf den Markt kommt. Ja, also. Das erste Gerät natürlich mit dem Android 5.0 Lollipop. Ja. Da komme ich gleich noch dazu. Haha, jetzt habe ich schon fast die Wildkatze aus dem Sack gelassen. Ja. 5,96 Zoll Display, wie gesagt, und zwar auf AMOLED-Basis. AMOLED-Display, das heißt knallige, unrealistische Farben. Ja, ich weiß nicht, was da gemacht wurde, damit es vielleicht ein bisschen der Natur entspricht. Ich habe die letzten AMOLED-Geräte, wo ich gesehen habe, letzten Display, waren eigentlich ganz okay. Also nicht jetzt für diese Falschfarbendarstellung. Und trotzdem noch hat es richtig knackig ausgesehen. Aber da kann ich natürlich erst was sagen, wenn ich es auch in Natura sehe. Gorilla Glass 3 ist verbaut worden, bleibt also Gorilla Glass 3. 13 Megapixel Kamera. Natürlich mit der Möglichkeit, seinen wertvollen Speicherplatz auch vollkommen unnötig zu verdonnern, nämlich mit dem Aufnehmen von 4K-Videos mit 30 Frames pro Sekunde. Wer es unbedingt haben will, kann es machen. Das Telefon ist jedenfalls fähig dazu. Die Front-Facing-Kamera ist für heutige Verhältnisse etwas schwach, nur 2 Megapixel, Was soll denn das? Ja, schon mal was davon gehört, dass Selfies momentan wichtiger sind als alles andere? Ja, okay. Ja, das Gewicht mit 184 Gramm für diese Größe vom Display eigentlich noch ganz okay. Ja, es gibt's in Weiß und in Midnight Blue. Cloud White und Midnight Blue. ich glaube, LTE braucht man nicht zu erwähnen, ist natürlich vorhanden, ganz klar. Dual Front Facing Speakers, das kommt irgendwie bekannt vor, genau, von HTC. Aber, wie gesagt, das Gerät von Motorola, warum sollten die das nicht auch machen? Die CPU, wie gesagt, ein ein Snapdragon 805 und die setzt sich zusammen aus einer Crite 450 CPU, 2,7 GHz und eben die Adreno 420 GPU. 3 GB Hauptspeicher ist vorhanden. Das ist ordentlich. Und mehr würde hier auch nicht Sinn machen, denn es ist ein 32-Bit-Gerät. Also der Prozessor ist keine 64-Bit-Variante. Speicher 32 GB die kleinste Version, wie gesagt. 64 GB gibt es als nächsthöhere Version. Und die Ports mit Micro-USB 2.0, auch da hätte man vielleicht überraschenderweise oder nicht überraschenderweise ein USB 3.0-Port sich gewünscht, aber nein, so ist es nicht. NanoSIM wird da drin benutzt. Die Daku 3220 mAh, das heißt, es wird auch auf jeden Fall etwas halten. Ja. Die Internetnutzungszeit, also komplett in Wi-Fi, wären 8,5 Stunden, 7 Stunden LTE-Internetnutzung, was ganz okay ist. Ja. Und der Turbocharger, die Möglichkeit, der gibt innerhalb von 15 Minuten 6 Stunden Power. Ja. Wie das genau aufgeschlüsselt ist und für was die 6 Stunden, das werden wir dann noch feststellen. Aber auf jeden Fall so diese Vision mal fürs Handy für 15 Minuten anzuschließen, dann kann man schon wieder was damit anfangen. Das ist also jetzt Realität geworden und das finde ich eigentlich auch ganz okay soweit. Ja, und dann kommt etwas. Ja, da habe ich mich fast verschluckt. Der Preis. 649 Dollar, das wird also bei uns etwa 639, 649 Euro sein. Und da bleibt mir natürlich die Spucke weg. Warum? Ist der Preis zu teuer für das Gerät? Keinesfalls. Diese technischen Le Daten, diese Leistungsdaten sind sehr, sehr gut und also ist der Preis durchaus gerechtfertigt. Ja. Ist sogar noch recht gut der Preis dafür, das muss man auch sagen. Vergleichbare Geräte kosten eben mehr. Die Konkurrenz hat ein Gerät, das deutlich schlechtere Leistungsdaten hat, aber noch teurer ist. Ja. Und damit zeigt sich ganz klar, haushoch überlegen, sowohl technisch hier das Nexus 6 der Konkurrenz. Preislich ist es halt deswegen ein Schock, weil man erwartet hatte, dass die Nexus-Reihe eben sehr, sehr, sehr günstig ist. Eben die günstigsten überhaupt. Auch wenn das noch die günstigsten überhaupt sind, vielleicht in diesem mit diesen Leistungsdaten, muss man sagen, dass der Preis eben bricht mit der Nexus-Tradition, sagen wir mal. Das Nexus 4 hat ja einen extrem guten Preis, ja, das Nexus 5 ebenfalls noch sehr, sehr gut. Aber jetzt ist eben hier dieser ja billig Touch weg vom Preis her zumindest, was aber dann vielen eben was eben viele enttäuscht, die auf das Nexus gehofft haben zu einem super Preis mit den super Daten. Ja. Jetzt gibt's eben einen angemessenen Preis für diese Daten und das ist dann natürlich für viele eben wieder sehr enttäuschend, weil sie es auch einfach gar nicht leisten können. 649 ohne Vertrag ist eben schon mal ein Wort zu dem vorherigen 349, was glaube ich, ohne Vertrag. Ne? Das ist dann doch schon ein kleiner Unterschied. Ja, also das ist ein großer Wermutstropfen und das wird auch ganz klar noch Konsequenzen haben. Denn zusätzlich dazu, dass eben die Displaygröße nicht für jeden geeignet ist, ja, ist auch dann jetzt der Preis nicht für jeden mehr akzeptabel. Und damit gibt es natürlich doppelte Probleme. Wie krass, sage ich mal, der Preis ist, auch wenn man es jetzt nicht 100% direkt vergleichen kann, aber ja, es ist nun mal so, die Menschen vergleichen nach Zahlen nach Daten und diese Daten sind beispielsweise bei dem Nexus 9 interessant. Ja, die Daten sind natürlich wesentlich schlechter, Aber der Preis für 399 Euro beziehungsweise Dollar ist schon für ein 8,9 Zoll Tablet ziemlich, ja, muss man sagen, ziemlich gut, ja, im Vergleich zu den 649 für das Handy. Ja. Ich habe immer noch die Vorstellung, dass ein Tablet eigentlich teurer sein müsste als ein Handy. Natürlich ist das technisch gesehen nicht so, weil zum Beispiel hier dieses Tablet zu dem Preis eben nur Wi-Fi drin hat. Die LTE-Version kommt später und kommt dann ebenfalls für gesalzene Preise über 600 Dollar bzw. Euro. Ja. Aber das Nexus 9 bietet eben auch 6700 mAh Akku, was für ein Tablet ganz okay ist. Das heißt 9,6 Stunden Surfen mit WLAN und 8,5 Stunden mit der LTE-Version dann. Ja. Das 8,9 Zoll Display, wie ich schon gesagt, IPS LCD Display im 4 zu 3 Format. Ja, 4 zu 3 Format, heftig. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, über Sinn und Unsinn von dem. Gorilla Glass 3 und auch diese Unclip-Funktion, ja, also einfach antippen auf dem Display zweimal und dann geht das Gerät an, noch das ist vorhanden. Dieses Gerät kommt mit einer 64-Bit Nvidia Tegra K1 Dual Denver CPU mit 2,3 GHz. Muss man sich vorstellen, das Teil kommt jetzt mit dem 64-Bit-Prozessor und das Nexus 6 mit dem 32-Bit-Prozessor. GPU, eine 192 Core Kepler GPU, da geht's sicherlich zur Sache. Speicher, im krassen Gegensatz zu dem 3 GB, 32-Bit. Hier ein 2 GB RAM mit 64-Bit. Damit ist natürlich der 64-Bit-Prozessor nicht ausgelastet ganz. Ja. Also die Vorteile sind nicht ganz auszunutzen damit. Natürlich profitiert es eben noch durch den schnelleren Ablauf, durch die quasi mehr Bit, die gleichzeitig verarbeitet werden können. Aber dennoch muss ich sagen, hätte ich mir da 4 GB RAM auf jeden Fall gewünscht. Von daher ist das Nexus 9 auch, naja, nicht so das, was ich mir eigentlich von dem neuen Tablet erhofft habe. 16 GB Version gibt es da. Auch hier zeigt sich, dass es weniger, also die Grundversion weniger Speicher als das Handy hat. Und 32 GB Speicherplatz gibt es auch noch eine Version. Ja, die Kamera 8 Megapixel, okay, das kann man vergessen. Beim Tablet ist nicht ganz so schlimm. Ja, 1,6 Megapixel Kamera auf der Vorderseite, das wäre schon wieder eher interessant für die Selfies. Ja, auch die macht man mal mit dem Tablet. Auch da kann ich nicht verstehen, 1,6 Megapixel ist vorgestern. Ja. Und ja, ansonsten eben das Ganze, was man eben erwartet hat. Auch hier Android 5.0 Lollipop dann verfügbar. So, jetzt, wie gesagt, ich erwarte von einem Tablet, dass es mehr Power, mehr Speicher hat als mein Handy. Das ist doch logisch. Ja, das ist ein größeres Gerät. Damit macht man eher nochmal produktive Sachen als mit dem Handy. Und deswegen ist es eigentlich, ich verstehe das nicht. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Die 64-Bit-CPU wäre okay. Die wäre auch vor allem okay in dem Handy, in dem neuen. 2 GB RAM, was soll das, Google? Was soll das? Habt ihr kein Geld oder wie? Also, wo kriegt ihr die RAM-Bausteine her? Ich verstehe das nicht. Das kostet heute nichts mehr. 2 GB RAM ist für so ein Tablet, für ein neues Tablet mit 64-Bit CPU ist 2 GB eine Frechheit. Eine Frechheit. Genau wie diese 16 GB. Ja, okay, das ist das absolute Minimum. Aber das Handy fängt bei 32 GB an, das Tablet bei 16 GB. Da würde ich das Tablet erstmal bei 64 GB anfangen lassen. Denn das sollte eigentlich mehr Speicher haben als das Handy. Weil da kommen nämlich auch dann, wie gesagt, eventuell mehr Daten drauf als auf das Telefon. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das Pico T9 vergleiche mit der Octa-Core CPU, die ist zwar 32-Bit, ja, und 2 GB RAM hat es damals schon gehabt, das habe ich ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang, ja, 32 GB Speicher drin, ja, und 7300 mAh Akku. Das Ding kann ich 2 Tage benutzen. Ich komme da nicht ganz mit. Ja, die Kamera 13 Megapixel statt 8 Megapixel, wie das Nexus 9. Und die Front-Facing-Kamera 2 Megapixel. Alles andere ebenfalls drin. Plus noch ein 3G-Modul in der kleinsten Version. Ja, für 250 Euro etwa Straßenpreis. Und 399 kostet das Teil. Leute, da bin ich so froh, dass ich mein Pipo habe. Da ist nämlich auch Stock Android drauf. Ja. Da bin ich so froh. Könnt ihr ja gar nicht glauben. Das Einzige, was fehlen wird, wo absehbarer Zeit für das Pipo nicht kommen wird, ist das Lollipop. Und das ist eigentlich das Einzige an dem Tablet, was ich noch sage. Ja, okay, das ist in Ordnung. Mit dem 4 zu 3 Format, da kann man das durchaus so oder so sehen. Das ist auf der einen Seite ist es sehr, sehr gut. Wenn man im Internet surft, gibt es nichts Besseres als das 4 zu 3 Format, meiner Meinung nach. Ja, richtig gut. Für Filme, Videofilme zu schauen, da sieht es wieder anders aus. Ja. Da hat man dann eben zwangsläufig Balken oben oder Balken unten, an der Seite. Balken oben, unten oder Balken an der Seite. Es geht nicht anders da. Oder ihr seht Teile vom Bild nicht mehr. Und was wiederum gut ist bei der Kamera, ja, denn die Kamera kann ja die volle Auflösung nutzen, wenn man 4 zu 3 einstellt. Und dann hat man eben das geeignete Format, um das eben vollständig anzuzeigen auf dem Gerät. Und das habe ich nämlich auch, das Problem bei allen anderen Geräten, zum Beispiel hier, das Pipo hat eben so ein 16 zu 9 Format oder so eben in die Richtung, wie eben so ein normales Tablet hat. Und wenn ich da ein gemachtes Foto angucke, ja, dann habe ich dicke Balken rechts und links. Ja. Und wenn ich es umdrehe, habe ich die Balken natürlich dick oben und unten. Ja. Und wenn ich das Bild natürlich so vergrößere, dass es auf dem Bildschirm drauf passt, dann fehlt natürlich oben und unten ein gewaltiges Stück schon wieder von dem Bild. Und das ist eben das Problem mit dem Widescreen, sage ich mal, Geräten. Also hier 4 zu 3 im Vorteil, außer man ist eben Filmfan und guckt öfters mal einen Film da drauf, dann ist es nämlich genau umgekehrt. Da braucht man dann eben dieses Widescreen-Format am besten. Also, Leute. Ja. Das Nexus 9 war für mich eine komplette Enttäuschung. Das Nexus 6 hingegen, muss ich sagen, ist gut, bis auf den Preis. Ist sehr gut sogar. Also, da war die Euphorie, ist ja da bestätigt worden. Display ist da der Knackpunkt, wo es dann eben heißt, ja oder nein. Ne? So. Dann so in dem Ganzen, was dann zu Lollipop komme ich noch, das kam ja auch noch. Ja. In dem Ganzen ging aber eins unter, was ich eigentlich sogar schon an prominenterer Stelle erwähnen will, nämlich der Nexus Player. Jawohl, unglaublich. Also da hatte ich im Vorfeld überhaupt nichts davon gehört. Man hat ja auf der Google I.O. dieses Android TV gesehen schon. Ja. Jetzt kommt auf einmal dieser Nexus Player, der aber grundsätzlich verschieden ist von dem Android TV. Ja. Das sind also etliche Sachen, was in dem Android TV ist hier nicht. Und dafür wurde das Konzept also nochmal überarbeitet und ist jetzt an andere Schwerpunkte gerichtet. Dennoch, ja, ist vorgesehen, dass man hiermit auch spielen kann. Der Controller dazu ist schon schön abgebildet. Es kommt wie das Amazon Fire TV mit einer Bluetooth-Fernbedienung, bei der man auch Sprachsuche nutzen kann. Also oben so ein Sprachbutton drauf, klickt man, ja, und dann redet man einfach rein, was man zum Beispiel sehen will, ja, oder machen will, und schon wird das ausgewertet, so wie bei dem Fire TV Player. Wenn man jetzt zum Beispiel die Google Sprachsuche da mal sich anguckt, wie gut die schon geworden ist, das ist ja also faszinierend. Das hatte ich letztens gerade wieder ausprobiert. Da wurde ja in letzter Zeit auch einiges offenbar verändert. Ja. Und also das klappt jetzt so gut. Sogar, ich habe es auch in Deutsch mal ausprobiert. Da klappt es auch recht gut. Natürlich ist es im Englischen noch viel, viel besser, weil es da mehr, sagen wir mal, gesprochene Sachen gibt, ja, die eben, also wo es da auch eine Antwort dazu gibt. Ja. Und also das ist schon eine schöne Sache, wie unkompliziert das abläuft. Wenn man das jetzt so überlegt bei dem Nexus Player, dann lässt sich da doch vermuten, dass man zum Beispiel sowas sagen kann wie Spiel das neue Album von Katy Perry. Ja. Oder Spiel von mir aus, sagen wir mal, ach, ich weiß nicht, Spiel oder zeige Bloodsport. Ja. Und dann wird eben von einem Jean-Claude Van Damme Film Bloodsport, zack. Lauter solche Sachen. Und das finde ich zum Beispiel richtig gut. Ja. Was dann noch damit gehen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es da auch so ein Interface gibt, dass ich auch hier sowas wie eben Wetter oder ähnliches, ja, über die Fernbedienung direkt abrufen kann, dass das angezeigt wird. Das wäre eine schöne Sache, aber da müssen wir mal abwarten. Dafür ist es eigentlich so nicht gedacht. Zuerst kommt man Netflix an Bord, PBS, YouTube, Hulu Plus, in den USA natürlich, klar, Pandora und viele mehr, aber man weiß jetzt eben nicht genau. Also zum Beispiel Amazon Prime, das dürfte auf keinen Fall drauf kommen, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit, es sei denn, irgendwie Amazon würde sich noch hier dazu hinreißen lassen, sieht aber nicht danach aus, weil das offenbar als Konkurrenz gesehen wird zu dem Fire TV eben, was es allerdings meiner Meinung nach nicht ist. Denn ich habe schon gesagt, heute in der Rios Wochensicht, ich glaube nicht, dass das dass Google hier auch nur annähernd Konkurrenz machen kann zu Amazon, was den Content anbetrifft. Und auch wenn Eric Schmidt sagt, der eigentliche Konkurrent in der Google-Suche ist ja Amazon, halte ich das eigentlich für nicht richtig. Also normalerweise, ich respektiere den Eric Schmidt wirklich und der hat auch nochmal immer recht mit dem, was er sagt. Auch mit seinen Vorhersagen und so weiter, lag da immer richtig. Aber wenn er sagt, Amazon sei der größte Konkurrent, dann bestimmt nur deswegen, weil er eben die EU-Kommission beruhigen will, wegen den ganzen Sachen mit Monopolstellung bei Suche etc. etc. Das sehe ich überhaupt nicht. Ja. Denn in den Bereichen, in denen Amazon mit Google konkurriert, ist Google chancenlos. Und in den anderen Bereichen gibt es keine Konkurrenz in dem Sinne. Also im Bereich Content, da kann sich Google auf den Kopf stellen, noch nicht mal annähernd eine Bedrohung für Amazon. Von daher würde ich das als nicht als Konkurrenz bezeichnen. Ja. Bei Google kommt mir der Content, den Google anbietet, immer noch so als Goodie vor für die Benutzer, die ihre Geräte und ihr Betriebssystem und so weiter benutzen. Ja. Aber bei Amazon sieht es anders aus. Dann ist es genau andersrum. Im größten Teil pfeifen die auf die Betriebssysteme, größtenteils, ja. Und wollen ihren Content verkaufen. Und das wirkt sich dann eben auch aus. Das sind ganz große Unterschiede. Also von daher sehe ich da jetzt keine große Konkurrenz. Fire TV gegen Nexus Player kann es auch nicht sein. Aber interessant für die Leute, die eben im Google Universe unterwegs sind, für die dürfte sich das sehr, sehr gut lohnen. Und dann kommt es eben noch darauf an, was man noch weitermachen kann. Die Spielefunktion wird das Tüpfelchen auf dem i sein, wenn die richtig und gut rübergebracht ist. Ja, was spricht denn dann dagegen, ja, für 99 Dollar, so viel kostet nämlich der Player, der Nexus Player, sich dieses Teil an den Fernseher zu stellen. Das Teil kann übrigens auch alles, was Chromecast kann. Ja, und von daher muss ich sagen, 99 Dollar, her damit. Da wird nicht lange überlegt, her damit. Das Ding, das will ich. Fertig. Ja. Das kommt unter den Fernseher, das kommt neben das Amazon Fire TV, das ist schon bestellt, da warte ich immer noch drauf. Ja, so sieht es aus, Leute. Dann geht's rund. Ja, ganz klar. Da denke ich gar nicht groß drüber nach. Selbst wenn ich jetzt im Google-Universum hier nicht mehr so viel Content habe, muss ich ganz klar sagen, dass ich das alleine schon wegen der Verbindung dann, die Geräte zum TV dann haben, also das Streaming quasi, dass ich dann initiiere vom Gerät zum TV schon allein. Deswegen ist mir diese Funktion wert. Ja. Also da sehe ich überhaupt kein Problem, das Teil hier zu kaufen. Ja. Wird bestimmt auch ein Erfolg, ähnlich wie das wie Chromecast, ja, kommt auch darauf an. Da wird sich dann auch zeigen, ob jetzt der überragende Erfolg von Chromecast jetzt wirklich nur daran liegt, weil es eben nur $35 kostet, oder weil eben das Teil auch wirklich gut genutzt wird. Ja? Also ich meine, hier die Vorteile von diesem Nexus Player sind schon deutlich. Mit der genialen Bluetooth-Fernbedienung, Spracheingabe, Spielefunktion, etc. etc. Das wird doch interessant. Ja, und dann kam etwas, was im Vorfeld schon hier für ein verwunderndes Aufschauen gesorgt hat, ja. Die Statue für das Android L, jetzt heißt Lollipop, ja, jetzt wissen wir endlich, wofür das L steht, wurde ja enthüllt. Und siehe da, der kleine Roboter macht ein Peace-Zeichen. Ja, oder ein Victory-Zeichen. Das kann man so oder so sehen. Ja. Interessant auch dabei, dass die Werbung, die Android-Werbespots, übrigens eine sehr schöne Image-Kampagne, die da gestartet ist, mit diesem End, ja, also End-Move. Ja, alles, was positiv ist, ein großer Schritt nach vorne, das ist ein End-Move, ja, das wurde richtig gut gemacht. Und diese Promo-Videos, da kommt dann immer so ein kleiner Roboter rechts unten, also dieser kleine Android, ja, kurz in den Bildschirm rein und macht das Victory-Zeichen und das Peace-Zeichen, ja, und geht wieder weg. Also dieses Victory-Zeichen ist jetzt quasi mit in diesem Werbegag da mit integriert, ja. Und da muss man sich da fragen, ist das jetzt ein Zeichen eben, wie gesagt, Victory oder das Peace-Zeichen in Richtung Cupertino, in Richtung Apple, ja? Frieden oder wollen die zeigen hier, ne? Victory. Tja, wer weiß. Das werden wir wohl nie erfahren. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Aber was wir erfahren haben, ist, dass eben Android Lollipop wohl ein System ist, das kann man sicherlich beruhigt sagen, ein System ist, das Android verändern wird. Ja. Es ist eine kleine Revolution und das ist nicht einfach nur so dahingesagt, sondern es ist in der Tat so, dass obwohl es eigentlich, wenn man das jetzt so sich so anguckt, durch die vielen Apps, die schon angepasst wurden an das Material Design, gar nicht mal so neu aussieht, ist es aber unter der Haube etwas vollkommen Verschiedenes. Und das hat auch dazu geführt, dass Android jetzt nicht 4.5 ist, das neue Lollipop, sondern 5.0. Damit wird eben auch gezeigt, dass unter der Haube einiges zu erwarten ist und dass da eben auch vieles gemacht wird. Ich glaube, wie viel waren das? Das waren für die Entwickler 500 oder so APIs. Ach, was weiß ich. Es ist alles so viel Input heute. Also ein riesiger Umbau bei den APIs. Die Entwickler werden sich freuen darüber. Ja. Die Bedienung ist sehr, sehr ansprechend. Das heißt, während man benutzt bleiben, werden Animationen vollzogen, die das Gefühl gibt, man ist in dem System integriert. Ja, man ist King des Systems. Jede Aktion gibt eine Reaktion. Man macht nichts, ohne dass etwas ohne Response bleibt, ohne Gegenanzeige. Ja, Schlimmste ist, man tippt irgendwo drauf und es passiert nichts. Ja, es blinkt nirgendwo, es wird nicht bestätigt und dann weiß man, habe ich jetzt da drauf gedrückt, drückt man nochmal drauf, dann wechselt der Bildschirm und pupp, man drückt noch eine andere Funktion drauf. Ja. Mir ist mir auch schon öfters mal passiert. Hier kann man sicher sein, alles, was man auf dem Bildschirm macht, auch wenn man nur den Finger drauflegt und ein bisschen irgendwie hin und her zieht, passiert was. Ja. Wird das auf jeden Fall interagiert. Und es wird klar durch die Benutzung, während der Benutzung, was jetzt eigentlich gleich anstehen wird. Ja. Ich könnte jetzt im Detail so viel darüber sagen, aber was wirklich wichtig ist, bei Android 5.0 sind zum Beispiel solche Sachen wie 64-Bit-Prozessor-Unterstützung für die Zukunft. Ja. Dann Batteriesparmodus, den ich niemals benutzen werde, weil ich hatte ja schon was gesagt zu dem Batteriesparmodus. Wenn ich ein Handy habe, will ich das auch voll benutzen. Ansonsten, ja, nützt mir das auch nichts mehr. Wichtig, Encryption ist standardmäßig aktiviert. Das ist ein sehr gutes Ding. Damit werden endlich mal die Sicherheitsmuffel dazu gebracht, sich zumindest mal rudimentär zu schützen. Ist zwar kein Allheilmittel, aber immerhin mal. Ja. Und wer das nicht will, kann es natürlich ausschalten. Zu empfehlen ist es allerdings nicht. Und die Notifications wurden wieder überarbeitet. Ja. Übrigens als Grundlage wird hier übrigens propagiert, was schon aber in vergangenen Versionen benutzt wird, SE Linux, ja, für die Anwendungen, damit eben noch besserer Schutz gegen Angriffe und gegen Malware stattfinden kann. Aber wie gesagt, das wurde, glaube ich, schon bei vorigen Versionen benutzt. Ja, das Smart Lock, das ist das, was ich auch schon kritisch hinterfragt habe, wo man zum Beispiel mit Geräten das Telefon entsperren kann. Zum Beispiel kann man sagen, okay, meine Uhr, ja, die soll das Gerät entsperren können, und dann, wenn man dann eben diese Uhr trägt, dann braucht man da nicht nochmal zusätzlich das Gerät zu entsperren. Oder ähnliches, ja, das habe ich aber, da halte ich allerdings nicht viel davon, aber wie gesagt, das muss ja jeder selbst entscheiden, ne? Ja, was auch noch interessant ist, bei dem Android L neben dem Design, dann die Geschwindigkeit, die soll recht gut sein. Und es wird, das zeigt es auch davon, dass eben hier nicht keine Ressourcen verschwendet werden. Ihr dürft euch freuen, liebe Nexus 4, Nexus 5 Benutzer und auch Nexus 7 2012 Benutzer. Ihr alle bekommt das Android L. Das finde ich mal eine schöne Geste und zeigt auch hier, dass Android oder dass Google vielleicht die ganzen Kritiken von den Leuten, die ja beim letzten Mal ziemlich sauer waren, mit dem KitKat, dass da viele Geräte eben nicht geupdatet wurden, auch die Nexus-Reihe. Und hier wird es jetzt gemacht. Nach so langer Zeit finde ich das sehr, sehr gut. Ja, optimal. Nexus 4 bekommt Android 5.0. Wer hätte das gedacht? Super. Ja, das ist noch viel, viel mehr, ja, was da vorhanden ist bei diesem Lollipop. Aber ich glaube, man kann heute nicht alles hier sagen, loswerden, weil wir müssen uns noch was auffüllen für die nächsten Podcasts. Ja, wird sicherlich noch einiges darüber zu sagen geben, über diese ganzen Neuerscheinungen. Ich habe so mal ein bisschen in der Medienlandschaft rumgeguckt bei den einschlägigen Seiten hier, und also alle sind sich eigentlich einig, dass Android 5.0 das Lollipop eben alles ändern wird. Ein bisschen paradox, wie gesagt, obwohl es optisch schon fast so ist wie jetzt, wird es doch ganz anders. Ja, also die ganze, es fühlt sich alles anders an und so weiter und so weiter. Ich bin mal gespannt, wie das bei den normalen Leuten ankommt. Bei den Medien, bei der Presse kommt es jedenfalls super gut an. Ja, also da überschlagen sich die Berichte geradezu. Und das ist ja eigentlich auch schon mal recht positiv. Gut, also die Lollipop-Statue steht mit dem V-Zeichen, ja, auf den Fingern, ja. Und ja, was bleibt mir da noch an negativen Sachen zu Android Lollipop zu sagen? Ganz klar, der Name. Aber nicht wegen dem Namen an sich, sondern weil ich dieses verdammt Lied nicht mehr aus dem Kopf kriege, ja, dass ich hier nicht spielen darf, ja. Aber ich habe das in einem Artikel verlinkt, ja. Aber Vorsicht, wenn ihr es einmal hört und anfängt bei Android zu denken, dann werdet ihr das immer, immer und immer wieder im Kopf hören. Und ich werde des Wahnsinns. Ich hasse dieses Lied nämlich. Und ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf raus, jedes Mal, wenn ich das Lollipop höre. Ah! Nein! Google, was hast du getan? Niemals! Ah, ich hätte ja irgendwas, exotischeres überlegt. Aber gut, Lollipop ist einfach, außer wenn man es tippen muss, da brecht man sich die Finger. Was ich da schon alles getippt habe, ja, das sage ich lieber nicht, das ist nicht jugendfrei. Also richtig, ja, einfach schwer, der Name. Naja. Also die Nexus-Reihe ist komplett. Und es wird da natürlich auch noch weiterhin die Fragen geben, die ich auch schon letztes Mal gestellt habe. Was bedeutet das jetzt für Google? Wo geht Google hin? Wie gesagt, das Nexus 5 ist nach wie vor ganz normal über die Seite zu ordern, ja, zu bestellen. Und ich denke mal, das wird es auch weiterhin geben. Von daher ist es jetzt mal nicht so wild, ja. Dass jetzt nur ein Nexus 6 mit 6 Zoll Display rausgekommen ist. Das 5 Zoll Display gibt's immer noch. Ja. Ob und wann sich das ändert, weiß ich nicht, aber bis jetzt ist es ja mal noch vorhanden. Also. Cool, ne? So sieht's aus. Also Nexus Player war die Überraschung. Nexus 6 hat man im Vorfeld schon alles gewusst darüber, habe ich ja auch gesagt gehabt, das war schon sicher. Nexus 9 war das enttäuschendste überhaupt. Und Android L, tja, da können wir alle drauf gespannt sein, wenn das kommt, wie es dann auf den einzelnen Geräten läuft. Und genaues, die Endversion gibt es ja dann erst, wenn die Geräte ausgeliefert werden. Im November soll die Versionen dann erscheinen für die Nexus 4, 5 Geräte und auch für die Nexus 7 Tablets. Ja, so sieht's aus. Gut, jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen, aber was aber auch wieder natürlich auch mit da ein bisschen zu tun hat. Klar, Nexus Player Verkauf, der wurde übrigens kurzzeitig gestoppt, denn die FCC hatte offenbar noch keine Freigabe für das Gerät gegeben. Der Vorverkauf war gleich möglich, aber wurde dann erstmal wieder eingestellt. Offenbar wegen dieser Sache. Jetzt hat die FCC das Gerät freigegeben, es kann also weitergehen. Und am 3. November sollen die Geräte dann ausgeliefert werden. Das ist ja schon nicht mehr lange hin. Alles, wie gesagt, in den USA. Genau zur Verfügbarkeit vielleicht noch von den ganzen Geräten Nexus 6, 9 und in dem Player. Nichts für Europa jetzt momentan, ja, aber das wird nicht lange dauern, bis diese Geräte dann auch hier bestellbar sind. Ein bisschen Geduld muss man vielleicht noch üben. Das Nexus 9 ist schon zur Vorbestellung möglich, das Tablet. Das Nexus 6 und der Nexus Player bei uns noch nicht. Da wird es immer zeigen. Beim Nexus Player, ich hoffe, dass es das auch zeitnah bei uns kommt. Das wird wohl auch wieder an Lizenzen hängen, aber da wäre ich sehr, sehr, sehr enttäuscht, wenn der Nexus Player bei uns nicht zeitnah kommen würde. Schließlich gibt es Amazon Fire TV offiziell jetzt auch schon in Deutschland. Und da muss ich eben Google jetzt dann ganz, ganz, ganz schnell anstrengen. Übrigens gibt es noch eine schöne Zusatzfunktion bei dem Android 5.0 Lollipop. Und zwar die Möglichkeit, es zu schützen gegen Factory Resets, ja. Das Problem ist ja, wenn zum Beispiel jemand ein Handy klaut, es gibt so einige Möglichkeiten, wie man zum Beispiel sicherstellen kann, dass der an die Daten nicht rankommt und so weiter, aber das Handy ist ja weg. Jetzt kann man das Handy eventuell mit Software aufspüren, aber nicht, wenn jemand ein Factory Reset macht, ja. Das war immer möglich, ohne Probleme. Jetzt gibt es allerdings einen Schutz dagegen. Wer will, kann diesen Schutz einstellen und dann wird danach gefragt nach einem Passwort, ja, bevor es selbst in diesen Factory-Zustand, Fabrikzustand, Neuzustand eben gesetzt wird, ja, ohne dieses Passwort macht der kein Factory-Reset. Ich finde, das ist sehr, sehr gut. Somit kann es sein, dass wenn es da nicht irgendwo eine Lücke gibt, dass die Nexus-Geräte mit dem Lollipop also vollkommen unattraktiv werden für Diebe, und das ist ja gut so, denn man kann gar nichts mehr damit anfangen. Entweder an die Daten kommt man nicht dran, weil das eventuell durch einen Android-Device-Manager geschützt ist, und zurück in den Urzustand kann man es auch nicht setzen, weil das geschützt ist, dass man das nicht machen kann. Und mal sehen. Vielleicht gibt es natürlich noch einen Umweg über einen Computer. Das wäre dann, würde das natürlich alles aushebeln, aber trotzdem ist es erstmal gut, gute Idee, mal eben andersrum. Ja. So, ja, Nvidia kündigt auch für das Android, oder kündigt auch Android 5 für das Shield Tablet an. Ja. Also da war Nvidia ziemlich schnell klar zu machen, dass es eben Lollipop auch für für ihr neues Tablet gibt. So neu ist es ja schon gar nicht mal. Was allerdings auch nicht wundert, denn immerhin ist es ja auch ein Tegra K1 Prozessor, wenn auch die 32-Bit-Version. Und deswegen, ja, ist keine Verwunderung, höchstens eben darüber, dass es so schnell angekündigt wurde. Wann allerdings genau das herauskommt, da hat Entschuldigung, da hat Nvidia jetzt nichts gesagt. Aber immerhin kann man nach der schnellen Aussage auch hoffen, dass es nicht ganz so lang dauert. Ja, übrigens mit dem ganzen Nexus 6 und so, ja, wer jetzt nicht unbedingt auf das Nexus festgelegt ist, der kann auch gerne mal einen Blick riskieren auf das Galaxy Note 4. Meiner Meinung nach definitiv einen Blick wert. Ja. Denn es bietet ebenfalls viel. Ein 5,3 Zoll Display hat er das alte Note gehabt. Das hier ist jetzt schon bei Moment, 5,7 Zoll. Ja, also schon fast so groß wie das Nexus 6 dann eben vom Display her. Die Auflösung ist 2560 mal 1440 Quad HD. Auch das ist sehr schön. Und sehr hochauflösend. Zusätzlich hat es eben auch noch diese S-Pen-Funktion drin. Die ist manchmal sehr, sehr nützlich. Gerade auf dem größeren Bildschirm kann man ja schon einiges anfangen damit. Ansonsten auch ein ganz, ganz interessantes Gerät. Ich habe hier einen ausführlichen Test mal verlinkt. Ja. Übrigens, was interessant ist, auch das Gerät hat ein Super AMOLED-Display, sogar mit 515 Pixel pro Inch, ja, weil es die gleiche Auflösung hat wie das Nexus 6, aber ein kleineres Display. Und das ist doch mal was. Auch das hier wird mit Corning Gorilla Glass 3 ausgeliefert und ebenfalls diese 2,7 GHz Quad-Core Snapdragon 805 Prozessor. Allerdings gibt's auch ein Exynos 5433 Version. Ich weiß nicht, welche in Europa jetzt genau verbaut wird, da habe ich noch nicht geguckt. Mit 1,9 GHz wird es immerhin getaktet, ja, mit einem Octa-Core A57 und ein 1,3 GHz Quad-Core Cortex A53. Die Adreno 420 GPU, ja, oder eine Mali T760 GPU, je nachdem, was für ein Prozessor da verwendet wird. Die Adreno wird mit dem Snapdragon verwendet. 3 GB Speicher, 32 GB interner Speicher, also 3 GB RAM, so 32 GB interner Speicher. Micro-SD-Slot ist da vorhanden, bis zu 128 GB Micro-SD-Karten können da benutzt werden. Etwas, was dem Nexus 6 fehlt, da hat nämlich keinen Micro-SD-Slot. 16-Megapixel-Kamera hinten und 3,7-Megapixel-Kamera Front-Facing, immerhin mal. Ja. IR-Plaster ist eingebaut, also das heißt für Infrarot-Fernbedienung, ja, können wir das machen, das ist auch interessant. Und also auch hier eine 3220 mAh Batterie, oder im Akku, ich sag immer Battery, also, tut mir leid. Also das heißt, es ist doch schon ziemlich ähnlich, ja, wie das Gerät eben von Google, und ist straßenpreismäßig auch recht günstig schon zu bekommen. Also ist natürlich relativ, ja. Ich muss mal gerade gucken, wie das heute ist. Schauen wir mal, gucken wir mal. Ja, das sind jetzt nur die Vertragspreise. Ah, gut, die Vertragspreise interessieren natürlich nicht. Ja, also ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, aber es dürfte ungefähr so in dem Preisrahmen liegen. Ja, vielleicht etwas teurer, weil ja auch diese der S-Pen und so weiter mit dabei ist. Aber als Alternative könnte man auf jeden Fall das hier mal ranziehen, wenn man nicht sowas gegen Samsung Touchwiz hat zum Beispiel. Kamera, Bilder findet ihr auch auf dem Link hier, der hier hinzugefügt ist in den Show Notes. Da könnt ihr dann mal schauen. Sieht ganz gut aus. Ja, South Park Tables. Ein Pinball-Spiel von South Park. Ihr wisst ja, ich mag South Park eigentlich ganz gerne soweit. Ja. Und jetzt haben die Kleinen geschafft, auf Android einen Flipper zu zaubern. Und ja, für Spaß ist natürlich hier gesorgt. Ja. Definitiv. App der Woche ist es nicht geworden, aber für 3,59 glaube ich, gibt es Schlimmeres. Die Bewertungen sind jedenfalls ganz gut soweit. Und ja. Und Pinball ist halt nicht jedermanns Sache, ja, jeder Frau Sache. Aber wer es mag, der kann hier mit den South Park Charakteren hier zocken und ich wette, jede Wette, dass da auch ein bisschen Fäkalienhumor wieder dabei ist. Würde mich doch sehr wundern, wenn es anders wäre. Übrigens, Fäkalienhumor und so weiter. Die Hälfte der Teenager, die, schätze ich mal, so wurde es gemeint, die ein Android-Gerät nutzen, benutzen die Sprachsuche. Ja? Und das ist für mich eigentlich sehr überraschend. Ja. Muss ich ganz klar sagen. 57% der Teenager nutzen eben die Sprache, zum Beispiel Sprachfunktion, auch wenn sie mit Freunden zusammen sind. Bei den Erwachsenen 24%. Im Badezimmer 22%, bei den Erwachsenen 15%. Ja. Während man kocht, 8% bei den Teenagern und 23% bei den Erwachsenen. Ja, ist so klar. Die kochen ja eh nichts, ne? Die lassen sich kochen, gell? Ja. 17% während dem Workout, 15% Erwachsenen während dem Workout. Ja, 17%, ne? Wer macht schon Workout, ne? While watching TV, 59%. Her, also Leute, wenn neben mir hier einer Quatsch anfangen würde, in sein Handy zu quatschen, das wäre noch das Nonplusultra, wenn Fernseh geguckt wird. Es ist ja schon schlimm genug, dass man heutzutage nur noch vor dem Fernseher hockt mit den Dingern. Das ist mir gerade aufgefallen. Alle hocken jetzt nur noch mit diesen Teilen da. Beim Film gucken, oh, das ist voll interessante Film und ich ertappe mich auch selbst dabei. Aber nein, das Handy wird immer wieder geschnappt, das Tablet wird immer wieder geschnappt, wird immer wieder Sachen gemacht. Eigentlich könnte man die Kiste auslassen und den ganzen Abend einfach nur am Tablet und am Telefon rummachen. Weil was anderes macht man im Prinzip nicht. Der Fernseher läuft nur noch so nebenbei. Ja, da guckt man noch mal hin, wenn auf einmal eine Szene kommt, wo geschrien wird oder so. Es ist mir so oft aufgefallen jetzt. Und auf der einen Seite ist es ja halt, gut, es ist Evolution, so wird es sein. Ja, vielleicht brauchen wir irgendwann gar keinen Fernseher mehr und wir hocken einfach nur an den Geräten, ja. Aber ich weiß nicht, wenn man einen Film guckt, dann ist es doch echt schlimm, dass man, wenn ständig hier irgendwie rumgewurstelt wird. Das geht doch einfach nicht. Das nervt. Am besten ausschalten. Komplett ausschalten, wenn man einen Film guckt. Mensch. Süchtiger. auf der Frage, warum die Voice-Suche genutzt wird, 79%, weil es cool ist. 89% ist es die Zukunft. 78% ist es sicherer. Ja klar, ist es sicherer, wenn ich hier ins Telefon mache. Zeig mir Nacktbilder von Eva Habermann. Klar, dann weiß niemand, dass ich Nacktbilder von Eva Habermann angucke, ja? Ja. 78% sagen Multitasking, ja, und 73% ist effektiver. Da kommt es aber auch darauf an, was man macht, ob das wirklich effektiver ist. Also bei manchen Sachen habe ich das schneller getippt, als mich mit einer Sprache rumzuärgern. Ja. Jo. Tja, was soll man da sagen, ne? Also Voice-Suche wird mehr genutzt bei den Jugendlichen, als ich gedacht habe. Ich bin immer noch skeptisch und suche immer noch krampfhaften Anwendungspunkt, außer Ja, außer im Auto Nachrichten zu diktieren, was nicht klappt, weil die Fahrgeräusche meistens zu laut sind. Ja. Und ne, egal. Und man soll es eben nicht, eh nicht machen, ja. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht. Also ich tipp das besser und schneller, als ich dann das sage und dann korrigieren muss. Ja. Weil trotzdem, dass die Spracherkennung extrem gut geworden ist, gerade bei schwierigen Sätzen, wo verschiedene Sprachen oder Wörter oder Ausdrücke drin vorkommen, die eben auch noch seltsam sind, ja, muss man eben doch schon dann nachkorrigieren per Tastatur. Ja, ganz klar. Ja, übrigens, die Spracherkennung ist gar nicht so einfach. Da gibt es ja jahrelange Fehlschläge, sage ich mal, die da immer wieder stattgefunden haben. Und das aus gutem Grund, denn es gilt da einiges zu beachten. Denn in dem Moment, wo man auf Sprache geht, agiert man mit dem Gerät ganz anders, als wenn man das stumm mit Zeichen quasi tut, also mit dem Tippen. Ja. Deswegen erwartet man auch ganz andere Reaktionen, beispielsweise sei es jetzt das simple Signal, das gegeben wird, ja, verstanden, ja, oder dass eben auch eine Antwort eventuell erwartet wird. Erst, das ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit erst Realität geworden, dass wenn man sagt, wie ist das Wetter in Moskau, ja, dass man dann gesagt kriegt, das Wetter in Moskau ist zurzeit, was weiß ich, 22 Grad, ja, Regen und so weiter und so weiter. Das hat man noch nicht so lange. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt gewesen. Wenn man etwas sagt, dann möchte man auch auf dem gleichen Wege eine Antwort haben. Es mutet skurril an, wenn man zum Beispiel zu jemandem was sagt, ja, und der schreibt einem das dann auf den Zettel und gibt einem den Zettel. Das ist komisch, zumindest mal. Ja. Und genauso ähnlich wäre es dann, wenn man was zu dem Handy sagt und es kommt nur geschrieben. Ja, da erwarte ich eine Antwort. Aber es sind noch ganz andere Sachen, nämlich auch auf der Computerseite her. Ja, der Computer muss quasi lernen, die Menschen und deren Angewohnheiten zu verstehen. Das ist ja schwierig. Selbst Menschen untereinander haben manchmal Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Ja, weil der eine anders spricht, anders betont, auch wenn es nur minimal ist, oder eben schneller oder langsamer spricht. Und da hat man manchmal Probleme, wie oft sagt man dann bitte, bitte, ja. Und ja, der Computer, das Handy sagt eben nicht mal im Satz, Moment, Moment, ich habe das nicht falsch verstanden, sondern der hat es eben, da interpretiert es dann eben anders und zwar falsch und das ist dann eben schlecht, ja. Vor allem, wenn man unterwegs im Auto ist. Ja. Also, wie auch immer, es gibt hier ein Video, das habe ich auch verlinkt. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Das ist ein offizielles Video von Google. Das gibt einem mal ein paar Einblicke, wie kompliziert und schwierig das alles ist, hier das zu realisieren mit so einer Spracherkennung und den Menschen auch dann wirklich zu verstehen, was er denn sagen möchte. Und das ist äußerst interessant, wie ich finde. Ja, äußerst interessant dürfte auch die Arcos Virtual Reality Brille sein. Zumindest wenn man designmäßig sagt, okay, interessiert mich überhaupt nicht. Ich verkrieche mich in mein Kämmerlein, ziehe diese Brille auf und dann werde ich glücklich. Ja, weil optisch ist das Teil absolut katastrophal, meiner Meinung nach. Was haben die sich dabei gedacht? So ein bisschen besser hätte man es doch auch für den Preis machen können. Aber okay, gut, ja. Aber wenn das nicht stört, der bekommt im November eine Virtual Reality Brille von Arcos für sage und schreibe $29,99. Ihr habt euch nicht verhört. $29,99. Das Teil funktioniert mit einem Smartphone, Android, iOS und auch Windows-Geräte, ja, bis zu 6 Zoll Größe, ja, und angeblich soll es auch mit über 100 Virtual Reality Apps kompatibel sein. Wow, das bleibt einem ja die Spucke weg. Für 29,99, Naja, also wie gesagt, das Teil, das kann man wirklich nur daheim alleine irgendwie aufsetzen. Aber naja, wollen wir mal gucken, ob das Teil auch wirklich im November rauskommt, weil letztes Mal war ja bei Arcus doch einiges im Argen mit den Lieferzeiten. Ja, ist doch nur das Tablet, wo also ja ein Jahr irgendwann rauskam, das Arcus 80 Helium 4G. Aber dennoch, ich bin immer sehr, sehr froh, wenn ich höre, Arcus bringt was Neues. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Übrigens, die Smartwatches von Arcus ist immer noch als demnächst verfügbar. Ich hoffe, das wird nicht genauso was wie mit dem Tablet. Weil das Teil sieht auf jeden Fall mal interessant aus und sieht auch so aus, optisch zumindest mal, dass der Akku länger hält. Ja? So wie bei der Pebble. Beispielsweise. Bin ich mal gespannt. Ja, und auch nicht vergessen, ne, die haben wieder jede Menge sogenannte Connected Objects neu. Das Music Light, die Wetterstation, die Music Beanie, das ist kein Witz, ja, kein Witz, Mützen mit integrierten Bluetooth-Stereo-Headset. Ja, es ist wirklich wahr. Activity Tracker, ja, und natürlich so Wagen, Blutdruckmessgeräte und. Also schaut mal wieder rein bei Arcus. Oppo bringt das Color OS 2.0 neu raus auf KitKat-Basis. Ist ja auch logisch, auf Lollipop-Basis können sie noch nichts rausbringen. Das Color OS ist auch dann ja sowas wie, ich immer sage, ein Derivat von Android, also kein echtes Android, aber natürlich doch ein echtes Android, ja. Zumindest mal ist hier der Play Store ja enthalten, also so schlimm ist es da nicht. Aber es ist schon ein ganz anderes System. Man kann es vergleichen wie mit noch stärker verändert als TouchWiz beispielsweise. Dennoch dürfte das wieder sehr, sehr interessant sein für viele. Color OS ist gar nicht mal so schlecht, sieht gut aus. Und hat ja auch regen Zulauf eigentlich bekommen, zumindest mal in den Bereichen, wo Oppo besonders aktiv ist, nämlich in China. Und auch bei uns wird es ja immer interessanter. Also das heißt, Color OS 2.0 wird kommen oder ist sogar schon im Ausliefern. Checkt also eure Updates, falls ihr ein Oppo-Gerät habt. Ja, PS4 Remote Play für Xperia Z-Reihe, zumindest Z2 und Z2 Tablet, ist jetzt geleakt worden. Yay. Ganz unabsichtlich offenbar oder doch absichtlich, wer weiß das schon, ja. Bei einem Promotion Video oder sowas sah das von Sony direkt, ja, und da wurde dann eben deutlich, dass hier fürs Xperia Z2 und Z2 Tablet hier tatsächlich dann dieses PS4 Remote Play rauskommen soll. Das heißt, man kann hier mit die PS4 verbinden und kann Teile auf dem Handy spielen von der PS4 quasi aus. Also im Prinzip das, was Nintendo mit der Wii U und dem Wii U Controller schon gemacht hat. Ja, gut. Sind wir ganz realistisch, da hat Sony mal wieder abgekupfert. Aber immerhin geht das dann auf Android-Handys und das ist natürlich ein Riesenvorteil, besser als mit dem proprietären Tablet-Controller von Nintendo. Das ist auch wieder okay. Gut, das war's von den News. Jetzt kommen wir mal noch zu den Community-Geschichten. Das ist ja schon wieder. Ich mache mal ein bisschen schneller jetzt, sorry. Das Nexus 5, habe ich schon gesagt, ist weiterhin erhältlich. Also keine Angst. Das scheint ohne Probleme hier weiter verfügbar zu sein. Das schreibt auch der Matt Spike. Hallo, ich bin raus zu dem Nexus 6. Ich bin raus, das ist mir zu groß. Hoffe mal, dass es das N5 weitergeben wird und der Preis gesenkt wird. Gut, ob der Preis gesenkt wird für das N5, das weiß ich nicht. Warum sollte es? Wenn es ein aktuelles Gerät ist, muss der Preis nicht unbedingt gesenkt werden. Ja, aber ansonsten, wenn der Preis gesenkt würde, dann muss ich sagen, dann schrillen bei mir die Alarmglocken, denn dann wird das Nexus 5 ausverkauft werden und dann fliegt es aus dem Sortiment. So sieht's aber auch nicht aus, deswegen, ja, okay. Ne? Genau, dann gab es noch einen Link zu einem Spiel, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil für die Zahlenjongleure wird es besonders interessant sein. Der Robert schreibt wieder mal eine kleine Spieleempfehlung, ein super Spiel für zwischendurch, wenn man gerne Zahlen mag. Sumiko nennt sich das, The Numbers Game, auf das ist verlinkt. Ja, finde ich auch, sieht schön aus, aber man muss wirklich Zahlen lieb haben, ja. Also finde ich für jeden was, ja. Aber es sieht schon mal so aus, als ob einem da doch der Kopf schon rauchen wird, ja. Nach einer Zeit. Gut, dann war ja kurz und schmerzlos lassen, ne? Dann die App der Woche. Wie soll ich sagen? Ein Rätselspiel, Detektivspiel, ja, ich weiß nicht, beides. Ja, und zwar nennt sich das Nine Elephants. Elephants mit F geschrieben, ich weiß nicht warum. Das ist es allerdings auch im Game so, ja, im Titel und so. Also ganz cool, die wunderhübsche Laura, ja, hat einen Kater, der nennt sich Eustache. Eustache. Oder Eustache, je nachdem, wie man es aussprechen will. Es spielt ja in Frankreich, ja, in Paris. Und das ist natürlich äußerst ansprechend. Die Grafik, wie gesagt, ist sehr, sehr schön. Die Laura ist wunderhübsch gezeichnet. Und auch die Animation, wenn sie mal so ein Rätsel löst, ist so genial. Ha, das werde ich hier noch verwenden. Da mache ich mir noch ein animiertes Gift draus, damit hundertprozentig. Das ist unfassbar. Finde es sehr, sehr schön gemacht. Und ja, ich meine, wer kann schon einer, naja, angehenden Detektivin, sage ich mal, mit einer Katze auf der Schulter widerstehen, ja. Wunderhübsch. Und so ist auch das ganze Spiel durch. Die Rätsel sind am Anfang sehr leicht, dann wird's allerdings doch ganz schnell immer knackiger. Man ist auf der Suche nach den sogenannten neuen Elefanten. Das sind keine echten Elefanten natürlich, ja. Die haben den Vater der hübschen Laura irgendwie entführt oder irgendwas, ja, oder was mit angestellt, mehr verrat nicht mehr. Und sie will natürlich dem Ganzen auf den Grund gehen, um das Ganze dann eben richtig zu biegen. Ja. Und die Rätsel, wie gesagt, da gibt es verschiedene Textaufgaben, ja, so wie in der Schule tatsächlich, ja, Logikrätsel, aber auch zum Beispiel sowas wie Memory-Rätsel, also wo man sich merken muss, wo was liegt und dann eben richtig tippen. Das hört sich zwar einfach an, wenn nicht das wäre, dass man für, wenn man zum Beispiel eins nicht geschafft hat und es nochmal probieren will, dann braucht man ja immer wieder andere Sachen, also so Filme, ja, und dann braucht man immer mehr dazu. Und nur wenn man solche Filmrollen genug hat, kann man diese Aufgabe dann nochmal neu probieren. Diese Rollen gibt es übrigens nicht zu kaufen, die muss man sich erspielen. Es ist also kein Spiel, wo irgendwie jetzt wieder mit In-App-Sachen gearbeitet wird. Nein, diesmal nicht. Man zahlt hier für das Spiel 2,69 € und kann das dann nutzen. Aber eine der Schwierigkeiten ist eben, dass man auch diese Filmrollen dann erspielen muss. Ja, geht zwar relativ einfach, aber es ist doch langwierig teilweise. Und dann geht's eben rund hier in Paris an 20 verschiedenen Charakteren und ja, als besonders erwähnenswert hier in dem Text, in der Beschreibung, es beinhaltet eine Katze, das Spiel. Ja, und das ist so, ja, tatsächlich die Laura mit der Katze auf dem Rücken, das ist der Hammer, ja. Und das lenkt mich auch jedes Mal so von den Rätseln ab, dass ich ja schon viele Filmrollen suchen musste. Ne? Ja, also es ist schön gemacht, es ist durchdacht, es ist ohne Fehler, sage ich mal. Ja, also bis jetzt habe ich jedenfalls noch keine gefunden. Und man kann also durchaus sagen, dass das Spiel fesselt. Ich habe das jetzt schon einige Tage in Benutzung und ich muss sagen, das ist genau sowas, dass ich dann eben vom Fernseher als hin und wieder mal spielen, ja, während ein Film läuft. Ich, mea culpa, ich weiß, ja. Aber deswegen auf jeden Fall klar die Empfehlung, klare App der Woche. Diesmal war gar keine große Überlegung notwendig. Das fesselt. Und ich kann es nur jedem mal empfehlen, mal reinzugucken, ob diese Art von Spiele auch was ist. Auf YouTube findet ihr übrigens einige Sachen, auch im Walkthrough, nicht benutzen. Ja, wer wird denn cheaten, ne? Aber da könnt ihr mal so ein bisschen, kriegt einen Überblick, was da Sache ist. Sehr, sehr schön. Gut, Leute, das war's vom Uncast, ja, für diese Woche. Zu den Nexus-Sachen, da wird noch einiges natürlich gesagt werden über die Zeit, über die nächsten Podcasts hinweg. Es wird ja auch einiges erst rauskommen. Das Android L muss auch erst nochmal genau auf Herz und Nieren geschaut werden. Es ist ja auch noch nicht mal die offizielle, endgültige Version dabei. Das können wir erst wissen, wenn die ersten Geräte ausgeliefert werden, ja. Aber es ist halt schon so in die Richtung, das, wo man sagen kann, das ist es. Und das ist ja schon etliches vorgestellt worden. Muss ich nicht mehr ändern. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur her damit. Google Plus, Uncasts, die Uncast Community, dort könnt ihr euren Sorgen mal Luft lassen, ja. Und oder ihr könnt auch eine Mail schreiben, ja, rio@thenetcast.com. Ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch einen GBG-Key, um mir eine verschlüsselte E-Mail zu schicken. Und ja, dann habt eine schöne Nexus-Woche. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und bleibt gesund, bleibt munter. Bis nächste Woche. Tschüss! That world.